1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Alfred. Alfred ist 54. Hallo Alfred. Ja, schönen guten Abend. Ja. Schön, dass ich dich erreiche. Ja. Ich versuche seit Tagen oder früher schon mal versucht, wenn mir ganz schlecht ging. Ja. Um was geht's denn, Alfred? Es geht um meine Automatenspielsucht. Ja. Und zwar spiele ich ja seit 3 Jahren ganz extrem. Ja. Und habe dann damals mal in einem halben Jahr 30.000 mit Kredit und so verschossen, nur an Spielautomaten. 30.000 nur an Spielautomaten in einem halben Jahr? Ja. Ja. Wie bist du an die Kohle gekommen? Kredite. Ich war kreditwürdig, ich hatte ein gutes Leben, ich hatte ein schönes Auto, ich hatte Arbeit. Ja. Es sah eigentlich alles toll aus. Ich hatte meine Traumfrau. Was will man mehr? Mhm. Und dann ist irgendwo was gekippt in mir. Naja, dann habe ich dann aufgehört. Ja. Hab gesagt, ich muss das lassen, weil meine Frau auch gesagt hat, so geht das nicht. Und dann habe ich eine Therapie gemacht über 3 Monate in der Klinik und war so euphorisch, weil ich ja gedacht habe, wenn ich rauskomme, habe ich Familie, habe ich Frau, habe ich Arbeit. Und da war alles falsch. Ich bin da zu leichtsinnig rangegangen. Danach hat sich meine Frau und ich, wir haben uns getrennt. Meine Arbeit habe ich von mir aus aufgegeben. Hat deine Frau sich wegen dieser Sache von dir getrennt? Nicht nur, aber auch. Die hatte natürlich auch Angst, dass sie mit reingerissen wird und... Ich tue heute noch alles, damit ich meine Familie und alle anderen nicht mit hereinziehe. Ja. Weil das finde ich einfach, ja, kann ich nicht. Also du kamst aus der Klinik raus und dann ging es nicht bergauf, sondern wirklich bergab. Genau. Da wurde es noch schlimmer. Also früher wäre ich nicht ohne Schein in der Tasche in so eine Halle gegangen. Heute wohne ich Lehrgut weg und wenn ich das Geld habe, die 2 Euro oder 1,50, dann gehe ich dafür spielen. Weil das heißt, du bist dann sehr schnell rückfällig geworden. Ja. Ja, und habe dann gar nicht mehr aufgehört. Das ging so weit, ich hatte meine Arbeit gekündigt mit Erlaubnis vom Arbeitsamt. Was hatte? Fernfahrer. Ja. Da habe ich natürlich auch nachts gespielt. Und ich weiß nicht, ob mein damaliger Chef hört, aber naja. Wie ist die Lage denn jetzt heute aktuell? Du gehst nach wie vor in die Spielhalle? Sobald ich ein paar Cent in der Tasche habe, gehe ich in eine Spielhalle. Ich habe von mir aus geregelt, meine Frau und ich leben ja getrennt und ich habe bei der Sparkasse geregelt, dass ich nur mit meiner Karte Geld abholen kann. Also nicht mit dem Personalausweis oder Führerschein, gar nichts. Und diese Karte und den PIN habe ich nie in die Hand genommen, sondern den habe ich meiner Frau gegeben. Ja. Die hilft mir, obwohl wir 200 Kilometer auseinander wohnen. Ach so, und die gibt dir so ein bisschen Geld dann für... Die regelt, dass meine Sachen bezahlt werden, die ich dringend bezahlen muss und gibt dann ihrem Sohn, der auch hier wohnt, wo ich wohne... Gibt dann Geld, der kommt einmal im Monat und geht mit mir einkaufen, dass ich zu rauchen und zu essen habe. Dennoch hast du ab und zu mal ein bisschen was in der Hand und das wird dann direkt verspielt. So wie heute. Heute hätte ich mir Einlagen für im Schuh holen müssen, weil das verschrieben worden ist vom Orthopäden und diese 15 Euro, anstatt mir das abzuholen, habe ich dann wieder verspielt. Und so geht's mit allem. Wie viele Schulden hast du denn im Moment noch? Ja, ich schätze so 35. Bitte? Ja, um die 35. 35.000 Euro. Ja. Ja, leider Gottes. Und ich sehe überhaupt keinen Weg mehr, weil wir haben so viele Leute versucht zu helfen und eigentlich weiß ich jetzt ja auch, ich versuche es ja auch immer wieder, aber immer wenn ich, weiß ich nicht, ist so, wenn man einen Schritt nach vorne geht, gehe ich weiter zurück. Wie? So oft bei Süchten. Sag mir mal, das habe ich gerade nicht richtig verstanden mit deiner Arbeit. Bist du gekündigt worden oder hast du gekündigt? Die erste Arbeit damals nach der Klinik bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, wenn ich weiter LKW fahre, bin ich wieder nachts auf der Autohöfe und da wird so viel gespielt und ich habe Angst, dass ich mir da Geld auch mit den Sachen beschaffe, die auf Autos sind, was ja auch oft passiert, da hat das Arbeitsamt mir erlaubt zu kündigen. Dann habe ich bei einem neuen Chef angefangen, wo ich davor schon mal 10 Jahre war. Ja, und da habe ich dann für den Kassier teilweise bei den Kunden, da habe ich dann zweimal etwas um die 1000 behalten. Mhm. Hat er mir dann, ja, ich musste dem ja sagen, ich hätte das ja abgeben müssen. Er hat mir dann nach und nach abgezogen, hat mir geholfen. Dann kriegte ich die Räumungsklage, weil ich nichts bezahlt habe, alles verspielt habe. Also du hattest das Geld unterschlagen? Ja, ja, klar. Und hast es ihm dann aber, hast es dann aber gleich gestanden? Ja, nächsten Tag musste ich Tag. Aber somit war diese Arbeit dann auch erledigt. Ja, jetzt kommt der Tolle. Nein, der hat mich dann zweimal nicht rausgeworfen, hat mir dann nach und nach abgehalten. Ja. Dann habe ich die Räumungsklage gehabt in der Wohnung, weil ich nichts bezahlt hatte. Mhm. Auch das hat der für mich geregelt. Guter Chef. Und jetzt kommt das ganz Gemeine. Und dann habe ich ihn nochmal um 1500 betrogen und bin nicht mehr hingegangen. Und selbst jetzt hat er mir gesagt, ich zeig dich nicht an, zahle mir so, wie du kannst, zurück. Feiner Mensch. Ich kann natürlich nicht mehr da arbeiten. Klar. Aber hängst du aber so richtig tief unten, ja, ne? Aber hallo. Ich habe schon gesagt zum Kollegen, also ich habe es schon versucht. Ich habe Angst, mich umzubringen. Oder irgendwas hält mich vielleicht auch noch am Leben. Ich versuche mir ja immer wieder einen Strohhalm zu suchen. Sonst würde ich ja jetzt auch nicht anrufen. Die Wohnung ist gekündigt, sagst du, wo wohnst du? Nee. Hatte mir jetzt geregelt. Das hatte der Chef noch geregelt. Ach, das hat er nochmal geregelt dann? Ja, und jetzt wird ja alles von meiner Frau bezahlt. Also ich habe, solange wie ich arbeitslos bin und das Geld reinkommt, werde ich in dem Punkt keine Probleme haben. Ich habe mein Essen, mein Trinken, mein Rauchen und Dach über dem Kopf. Eigentlich habe ich ja noch wahnsinnig viel Glück. Anderen geht es noch schlimmer. Das Ganze fing vor 3 Jahren an, sagst du? Ja, es fing vorher schon schleichend mal an. Ja. Aber war eigentlich nicht so schlimm. Also eine Zeit lang mit meiner Frau, die hat mir alles Geld anvertraut, da ist nie was passiert. So wie andere in der Gaststätte mal 5 € reinschmeißen, habe ich das auch gemacht. Sag mal, dieser Aufenthalt da in dieser Klinik, in der du warst, ja. Während du da warst, hast du das Gefühl gehabt, dass dir das was bringt? Diese Klinik war genial für mich. Die war genial. Ich habe da die schlimmsten Wochen meines Lebens erlebt, aber ich habe auch die tollsten Wochen erlebt. Was spricht dagegen, diese Klinik nochmal aufzusuchen? Ja, dagegen spricht, ich weiß nicht, wie ich rankomme. Ich habe ja auch, ja, ich denke, ich habe auch Depressionen dadurch, dass ich mich den ganzen Tag einschließe und nirgends hingehe und alles Mögliche. Und dagegen spricht, ich müsste dann von einem Therapeuten oder einer Diakonie oder so, müsste das befürwortet werden und dann müsste das nochmal von der LVA bearbeitet werden. Das weiß ich alles. Ich habe auch bei der Diakonie angerufen. Ja. Wir haben nur eine einzige Spielergruppe bei uns hier. Ja. Und die ist leider belegt. Und diese freiwillige Gruppe, die es auch noch hier gibt, da ist der Obermann, der das alles regelt, der ist da und sagt jedes Mal, wenn man sich trifft, ich spiele so und so lange nicht mehr und ich habe ihn beim Spielen gesehen. Und da habe ich gesagt, dieser Mann lügt. Und wenn ich das schon angehe, das ist das Einzige, was ich beibehalten habe. So schlimm wie die ist, ich lüge nicht mehr seit der Klinik. Ja. Nach jedem die Wahrheit. Aber dennoch, es muss ein Weg gefunden werden, dass du auf offiziellem Wege in diese Klinik wiederkommst. Ja, und deswegen, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich hoffe, dass ihr vielleicht eine Adresse habt oder wie ich da rankomme. Ich habe es hier bei einem Arzt versucht. Also du bist auf jeden Fall willens, das zu machen, ne? Ja, ich habe es bei einem Arzt versucht. Der hört sich da 10 Minuten an, weil ich sage, verschreibt mir Schlaftabletten, dass ich mir nicht mal schlafen kann. Und ich habe so das Gefühl. Ja, das ist ja absurd. Gar nicht. Das ist völlig absurd. Ich habe gleichzeitig noch eine Therapeutin, einmal die Woche. Da gehe ich aber auch schon seit 2 Wochen nicht mehr hin. Die kennt mich auch schon 2 Jahre. Ja. Aber die kann das nicht befürworten, richtig. Die macht nur so Gesprächstherapie. Das hilft mir auch immer, aber immer nur eine Stunde. Und danach ist er wieder weg. Okay, also es muss jetzt richtig was Handfestes geschehen. Das wäre toll. Sonst sagst du immer weiter ab. Noch mal leben. Bitte? Ja, ich möchte eigentlich noch weiterleben. Ja, ja. Hast du Kinder? Ja. Wie viel? Ja, habe ich. Ich habe 2 Töchter. Wie alt sind die? Och, die sind beide erwachsen. Wissen die um das die Drama? Alle, meine ganze Familie weiß Bescheid. Die wollen mir alle helfen. Ja. Wollen mir alle helfen. Die sagen, komm hier hin, komm da hin. Die eine Tochter hat ein Restaurant. Die sagt, komm jeden Tag essen. Kein Problem. Weißt du, Alfred, was ich gut finde, ist, dass du eine sehr gute Erfahrung in einer Klinik gemacht hast. Ja, das ist schon mal sehr viel wert, dass du sagst, letztendlich weiß ich, wo ich hin muss und wo mir geholfen werden kann. Was auch ganz wichtig ist in dieser Klinik, ich habe noch nie Noch nie. Ich habe nicht geweint, wie meine Mutter gestorben ist und wie mein Vater gestorben ist oder sonst was. Ja. Ich habe da Männer, wo ich so gar nichts mit Männern zu tun hatte. Mhm. Wir haben uns im Arm genommen und richtig gedrückt und ich habe geheult, wenn der ein oder andere ging oder wenn ich ging. Ich kannte sowas vorher nicht. Meine Gefühle habe ich da auch kennengelernt. Mhm. Ganz, ganz wahnsinnig. So, jetzt unser Gespräch hat meine Psychologin mitgehört. Und ich hoffe, dass wir dir jetzt wirklich sehr, sehr handfest was geben können, damit du das einfädeln kannst, um in diese Klinik zu kommen. Das würde ich dir wirklich von Herzen wünschen, denn ich merke, dass du willens bist, dass sich da was verändert. Und du kannst es nur im Moment nicht. Ich weiß nur nicht, ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Ich glaube, das Ende. Ich enttäusche alle Menschen, die mir noch was bedeuten. Ja, aber ich sehe diesen Anruf auch als, auf jeden Fall als ein Signal, dass du es auf jeden Fall doch nochmal versuchen willst und anpacken möchtest. Ich möchte nochmal leben, ja. Ich möchte nochmal 5 Euro in der Tasche haben können und Eis essen gehen und nicht spielen. Das ist doch ein Wort. Alfred, jetzt wird dich Magdalena anrufen, meine Psychologin. Mhm. Und dann geht's um die handfesten Dinge, die sie dir hoffentlich dann gleich sagen wird. Ich danke dir. Ich wünsche dir viel Glück und viel Kraft und dass das wirklich klappt. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Ja. Alles ich Gute. Ich freue mich auch jede Nacht auf deine Sendung. Vielen Dank. Ganz toll. Vielen Dank. Ja. Also, wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@swdr.de. Und wenn ihr meldet, bitte eure Nummer auch in die Mail mit reinschreiben. Jetzt bin ich verbunden mit Wolfgang und Wolfgang ist 62 Jahre alt. Hallo Wolfgang. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's? Ja, es geht eigentlich um das Thema, das vorgestern bei dir lief. Und zwar ging das da um Trucker oder LKW-Fahrer. Ja. Und mir ist vor über 20 Jahren mal was Merkwürdiges passiert. Ja. Und da fuhr ich mit einem mittelschweren LKW an der Landstraße entlang. Mhm. Die war noch kilometerweise lang, also geradeaus, ohne Kurven, ohne alles. Rechts und links Getreidefelder. Und alle 100 Meter irgendwie ein Baum. Okay, war auch wenig Verkehr da. Mhm. Dann kam mir irgendwann mal, das ist mir gar nicht aufgefallen, irgendwie so ein Kleinwagen entgegen und auf der anderen Fahrspur natürlich. Und der zog auf einmal auf meine Seite. Mhm. Ich habe natürlich gebremst. Kam der Wagen in großer Geschwindigkeit an? Der kam mit sehr großer Geschwindigkeit an. Ja. Na, und er fuhr quasi auf meine Seite, als er auf meiner Seite war, auf meiner Straßenseite, riss er das Lenkrad, also nahm er das Lenkrad und fuhr geradewegs auf mich zu. Mhm. Im Nachhinein habe ich mich mehr erkundigt in der Presse der dortigen Stadt. Da hieß es ja, der hat höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt erlitten. No? Aber das konnte nicht sein, weil er hat ja noch gesteuert. Und dann kommt das Merkwürdige an der ganzen Sache und das beschäftigt mich bis heute noch, nach so langer Zeit. Ja. Er hatte die Hände oben das Lenkrad umfasst und kurz vor mir spreizte er die Finger der rechten Hand, schaute zu mir hoch und lächelte. Ach. Das war eine Sekunde vor dem Aufprall. Ja. Vor dem Frontalzusammenstoß. Vor dem Frontalzusammenstoß, ja. Kannst du ungefähr noch rekonstruieren, oder weißt du, in welcher Geschwindigkeit du da warst in diesem Moment? So ungefähr? Ich hatte dann, ja, was hatte ich dann drauf? Höchstens 40. Ja, und? Als ich 40, ne? Und ja. Hatte aber wahnsinnig über 100 drauf gehabt. Und der andere, was schätzt du? Ja, der wird wahrscheinlich so um die 100 drauf gehabt. Oh. Ich habe ja den Polizeibericht nicht eingesehen und... Ist dieser Mann dann ums Leben gekommen bei dem Unfall? Ja, er war bis zum Kofferraum unter meinem LKW. Mhm. Und der PKW, der hat sofort Feuer gefangen. Mhm. Und ich versuchte natürlich aus dem LKW dann rauszukommen. Ja. Und ich habe gedrückt und gedrückt. Na, und die Tür ging schließlich doch auf. Mhm. Und ja, innerhalb von einer Minute stand auch der ganze LKW noch in Flammen. Ach du lieber Gott. Und das heißt, du wärst um ein Haar, wenn die Tür nicht aufgegangen wäre. Wäre ich mitverbrannt, ja. Bist du mitverbrannt? Ja. Und ich meine, die Polizei, die sich um den Unfall nachher gekümmert hat, die sagte mir, da haben sie großes Glück gehabt. Ne? Mhm. Aber ja, okay, da denke ich weniger dran, dass ich dem Tod quasi entkommen bin, sondern warum hat der Mann gelächelt? No? Also so wie du es jetzt beschrieben hast, klingt das ja so, als wäre das ein Selbsttötungsakt gewesen. Ja, davon gehe ich aus. Davon gehst du aus? Davon gehe ich hundertprozentig sogar aus. Ja. Geht die Polizei auch davon aus, dass das so war? Das weiß ich nicht. Die haben was von Herzinfarkt gesagt? Ich habe es nur in der Presse gelesen, dass das höchstwahrscheinlich ein Herzinfarkt war. Aber wenn das der Fall gewesen wäre, wäre er gerade weiter aufs Feld gefahren. No? Und er wäre ja auch wahrscheinlich in sich zusammengesackt und hätte nicht mehr dich angucken können. Eben, er war ja nach vorne gebeugt. Und guckte nach oben zu dir in die Kabine rein. Nach oben, spreizte die Finger der rechten Hand und lächelte. Den Blick wirst du auch nie vergessen, ne? Werde ich nie vergessen. Glaube ich. Obwohl das schon über 20 Jahre her ist. Aber das hast du doch sicher dann auch so zu Protokoll gegeben bei der Polizei. Die haben mich ja gar nicht nachgefragt. Die haben dich nicht danach gefragt? Nein, die haben mich nicht nachgefragt. Wie, auch hinterher nicht? Nein, ich weiß nicht, ich wurde nie dazu befragt. Die haben den Unfall aufgenommen, die haben nach Bremsspuren gesucht. Waren keine Bremsspuren von seiner Seite aus, vom PKW aus. Ne? Bei mir waren natürlich Bremsspuren vorhanden. Ne? Ja. Und für die war der Fall, ja. Das ist aber sonderbar. Das heißt, die Angehörigen von diesen Menschen, die du wahrscheinlich überhaupt nicht kennst, ja. Die kennst du nicht, ne? Die Angehörigen. Ich nicht, nein. Die gehen dann bis heute davon aus, dass dieser Mann einen Herzinfarkt bekommen hat. Ja, mit Sicherheit. Du trägst da ja nun überhaupt null Schuld. Dennoch, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass einem das immer und immer wieder nahe geht und auch nachgeht, so ein Ereignis. Das mit Sicherheit. Ich meine, es nur irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es liegt, in bestimmten Momenten meines Lebens denke ich da wieder dran. Ja. Es ist auch heute noch so, wenn ich eine gerade Straße zum Beispiel fahre, ich habe immer ein gewisses Kribbeln. Das könnte mal wieder passieren. Und sollte es wirklich ein Selbstmörder gewesen sein, wäre dieser Mensch ja wirklich zum Mörder fast geworden. Ja. Das ist ja das Schlimmste, was man überhaupt tun kann, dass man sich so das Leben nimmt und eine andere Person so massiv in Gefahr bringt. Du hättest ja, wie du gerade gesagt hast, verbrennen können bei dem Unfall oder irgendeine andere Weise vielleicht auch schwer verletzt sein können. Er hätte sich ja auch einen Baum aussuchen können. Ja, ja. Ganz ehrlich gesagt, da waren ja alle 100 Meter standen Bäume. Mhm. Ne? Und und ich deute dieses Lächeln mittlerweile so eine als Geste der Entschuldigung. Tja, man weiß es nicht. Die Situation, als du dann aus dem Auto rauskamst und sofort dann auch dein LKW in Flammen aufging vorne. Wie lange hast du da alleine gestanden, bis deine Hilfe kam? Das ist doch auch eine grauselige Situation. Das waren circa 5 Minuten. No, dann kam die Polizei und die Feuerwehr. Wer hatte die benachrichtigt? Damals gab es noch keine Handys. Ich weiß es nicht. Das war auf einer Landstraße. Ja. Weiß ich nicht. Benachrichtigt hat auf jeden Fall. Ich saß am Straßenrand und das einzige Bedürfnis, das ich hatte, das war nach einer Zigarette. Und die war natürlich verbrannt im LKW. Ja. Na, und das einzige positive Erlebnis, was ich daran hatte, da hatte ich einen Polizisten gefragt, Entschuldigung, ich bin nicht Raucher, aber ich werde mich drum kümmern, ja. Ja, und der ging zu den Kollegen und hat dann gesammelt. Ne? Hast du diesen verbrannten Menschen auch gesehen, als man den da rausgeholt hat? Ja, zu sehen, weil der war bis zum Kofferraum unterm LKW und alles war voll Rauch und so weiter. Die haben das nicht rausgezogen irgendwie in deiner Anwesenheit? Und ich wurde ja nachher ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte ja das Lenkrad quasi vor die Brust bekommen. Und da wurde ich geröntgt, aber man stellte da nichts fest. Außer Bellungen natürlich, ne? Aber bist du denn, wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder LKW gefahren bist? Ich bin nur einmal noch LKW gefahren und zwar, ich arbeitete damals im quasi mittelständischen Betrieb und ich habe in der Zeit mehr oder weniger das Lager übernommen und ich bin damals nur gefahren, als der neue LKW abgeholt wurde. Und den habe ich dann selber persönlich noch abgeholt und seitdem eigentlich nicht mehr. Aber PKW fährst du? Ja. PKW fährst du. Und dass du dann nicht mehr LKW gefahren bist, hat das mit diesem Vorkommnis zu tun? Ich gehe davon aus. Ja. ich gehe davon aus... Der Schock so tief gesessen. Ja. Mhm. Ich meine, ich hatte, wenn man so, wie man so schön sagt, die besseren Karten dadurch, dass ich irgendwie auch das größere Gefährt gefahren habe. Ne? Mhm. Ja, es ging ja um Haaresbreite. Sag mal, wenn der Fall auch absolut klar ist, wirklich 1000-prozentig klar, gab es am Anfang eine Sekunde bei dir oder Sekunden manchmal, dass du dir doch irgendwie Vorwürfe gemacht hast? Ja, Vorwürfe habe ich mir eigentlich nicht gemacht. Tja, den einzigen Vorwurf, den man sich machen konnte, war ja eigentlich, warum bin ich zu der Zeit gerade da und daher gefahren? Ja, das ist in dem Sinne kein Vorwurf. Nee, das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Das ist Schicksal, ja. Ja, ist auch gut. Ich will dir um Gottes Willen auch nichts einreden. Manchmal reagieren Menschen ja ganz irrational, wo sie auch überhaupt keine Schuld sind, dass sie dann doch ein Schuldgefühl haben. Aber es ist ja gut, dass du es nicht hast. Und dieser Mensch, der das getan hat, ist ja auch nur zu verurteilen, dass er das so gemacht hat. Wahrscheinlich wird er persönlich auch in einer großen Not gewesen sein, dass er sich das Leben hat nehmen wollen. Aber bitteschön, dann nicht so. Dann nicht so. Ja, was mich da im Laufe der Jahre dann irgendwie auch noch mehr oder weniger interessiert hat, ich höre das öfters auch bei uns in der Gegend, wo ich wohne, hin und wieder werden Menschen von Zügen überrollt, Selbstmörder. Und wenn da mal jemand, ein Zugführer und so weiter, der muss ja. Der eine oder andere muss ja auch solche Erfahrungen gemacht haben. Ja, das finde ich gleichermaßen schlimm. Ob der da irgendwie auch... wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass jemand ihm noch kurz vorm Tod zugewunken und gelächelt hat. Ne? Ich habe hier solche Geschichten auch schon gehört von Zugführern, die auch nochmal einen Blick in Erinnerung haben. Mhm. An ein Lächeln kann ich mich nicht erinnern, aber dass die dem Menschen nochmal ins Auge geschaut haben und dann ist die Bahn darüber gerollt. Mhm. Und das geht natürlich an keinem Menschen, auch wenn man keine Schuld trägt. Es geht nicht spurlos an einem vorbei. Und deshalb ist das eine so niederträchtige Art, sich das Leben zu nehmen, finde ich. Ja. Wolfgang, das war nochmal dein Beitrag zu unserem Thema vorgestern. Die Trucker-Geschichten hatten wir es genannt. Ja. Danke dir für den Anruf. Ich bedanke und mich. Und wünsche gute Fahrt und dass du keinen Unfall und dass dergleichen nun nie wieder passiert. Hätte ich schwer hoffen. Ja. Alles Gute, Wolfgang. Tschüss. Ciao. Ciao. Weiter geht's mit Helmut. Helmut ist 25. Hallo Helmut. Ja, hallo Domian. Hallo Helmut. Was ist dein Thema? Mein Thema, das bezieht sich auch auf die Trucker-Geschichten von vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen glaube ich. Ich arbeite bei einem LKW-Unternehmen und mein LKW, ich fühle mich zu ihm hingezogen. Hat angefangen, als ich in der Pubertät war, mit 14. Was heißt, du fühlst dich zu dem LKW hingezogen? Erst war das eigentlich nur, dass ich den LKW halt geschmückt habe, mich um ihn gekümmert habe. Ich habe ihn mindestens dreimal die Woche gewaschen und so. Jetzt ist das auch, das hört sich total bescheuert an, aber das ist jetzt auch sexuell bedingt. Was ist denn das für ein LKW? Das ist ein Mercedes Actros, ein 40-Tonner. Mhm. Und den fährst du jetzt wie lange, diesen Wagen, wie lange schon? Seit 2005 im Mai. Ja. Ich mache eigentlich für den LKW alles, was man so darf, vorschriftsmäßig. Ich mache auch noch mehr, was mein Chef aber nicht wissen darf. Was machst du denn noch mehr mit dem Truck, was dein Chef nicht wissen darf? Das sind, wenn ich Geschlechtsverkehr mit dem Truck haben will, zum Beispiel, muss ich hinten das abdichten und so, aber das nehme ich ja auch wieder raus. Was, Moment. Du hast Geschlechtsverkehr mit deinem LKW? Nicht oft, nein, aber ich... Aber ab und zu? Ja. Und wie hast du Geschlechtsverkehr mit deinem LKW? Das ist hinten am Auspuffrohr, wenn ich das... ich dichte das ab, damit das auch passt, weil das ist groß und ich weiß nicht. Du führst deinen Penis in das Auspuffrohr des LKWs ein, das du vorher ausgekleidet hast, was groß und schmutzig ist. Ich mach den sehr oft sauber und das mache ich auch. Also ich habe das noch nicht oft gemacht. Ich habe das vielleicht 15 Mal oder so. Ich mache das ja auch vorher sauber und damit mir nichts passiert. Ich gehe mir davon aus, dass der Motor nicht läuft oder vorher nicht gelaufen ist, weil das Ding sonst sehr heiß wäre. Nein, ja, da haben Sie recht, ja. Du kannst mich auch duzen, da ich dich auch duze. Okay, da hast du recht, weil da würde man sich ordentlich wahrscheinlich verbrennen. Und mit was mein LKW wehtut, will ich nicht. Was? Und du möchtest nicht? Dass mir mein LKW wehtut. Dass dir dein LKW wehtut. Jetzt muss ich mal ein bisschen was Aufklärendes sagen. Ich glaube, einige Menschen werden jetzt denken, da hat jemand einen an der Klatsche, der da redet. Das höre ich öfters. Ja. Darf ich kurz was sagen? Ja. Als ich das erste Mal angerufen habe, wurde mir geraten, in ein Forum im Internet zu gehen für sowas. Ja. Sogar da wurde ich ausgelacht. Ich kenne das Gefühl. Ja. Nun sind wir hier in dieser Sendung ja nur einiges gewohnt. Und ich habe, glaube ich, überhaupt zum allerersten Mal in der Öffentlichkeit mit einem Menschen gesprochen vor vielen Jahren, der, ja, man sagt das ja, objektsexuell orientiert ist. Ja, ja. Und in der Tat gibt es Menschen, das ist eine extreme Minderheit, die erotische Gefühle für Gegenstände entwickeln. Damals war es eine Heimorgel und eine Musikbox, über die wir hier gesprochen haben, unter anderem. Und ich will dir sagen, als ich das damals zum allerersten Mal hörte, habe ich auch gedacht, im Himmel, was ist denn das für ein Schwachsinn? Und habe mich da aber länger mit den Leuten unterhalten und fand, dass das sehr, sehr interessante und ernsthafte Menschen waren. Mittlerweile, in den letzten Jahren, haben alle Presse, Medien darüber berichtet, Fernsehen, Radio, der Spiegel hat darüber geschrieben, es gab Filme im Fernsehen darüber. Insofern ist das nicht so was ganz, ganz Bizarres, obwohl es schon sehr bizarr ist, muss ich dir schon sagen. Es ist ja nicht erklärbar, wie ein Mensch, ein 25-jähriger junger Mann, ein erotisches Verhältnis zu einem Laster hat. Dieser Laster ist ja für dich weiblich? Ja. Auf jeden Fall. Wie nennst du deinen LKW? Der heißt Sally. Sally? Sally, ja. S-A-L-L-Y. Du hast gesagt, das fing früh schon an. Ja, in der Pubertät, als ich 14 war. Was waren das für Gegenstände, die dich da interessiert haben in der Zeit? Das waren auch Trucks. Das ist mein Vater, ist auch Trucker gewesen, also er ist Kraftfahrer gewesen. Und er hat mich da reingebracht in diese ganze Sache. Ja. Ich war als Kind ein großer Fan von Trucks. Ich hatte ganz viele. Als ich dann 14 wurde, habe ich angefangen, mich sexuell zu dem hingezogen zu fühlen. Und dann habe ich mit 16 das erste Mal in so einem Modelltruck hinten die Luke aufgemacht und da rein onaniert. Ja. Wer weiß das, dass du so tickst? Das wissen meine Eltern, die kommen damit überhaupt nicht zurecht. Mein Vater ist schon gestorben, meine Mutter, die verstößt mich. Sie will nichts mit mir zu tun haben. Wann? Oder warum hast du deinen Eltern das überhaupt erzählt? Weil ich damit mit irgendjemandem drüber reden musste. Wir befinden uns gerade jetzt immer noch in so einem Grenzgebiet. Ich halte es immer noch für möglich, dass du plötzlich sagst, ich verarsche dich. Nein, sowas würde ich nicht machen. Aber wie gesagt, da wir schon solche Fälle hier hatten und es so etwas gibt, nehme ich dich jetzt mal ernst. Hattest du schon mal ein Liebesverhältnis zu einem Menschen? Ich fühle mich zu Menschen nicht hingezogen. Du hast noch nie Geschlechtsverkehr mit einer Frau oder einem Mann gehabt? Nein. Nein. Ich fühle mich sexuell zu Menschen einfach nicht hingezogen. Das macht mir nicht. Ja. Es ist eigentlich nur mein Truck Sally, mit dem ich... Bist du jetzt auch in Sally? Nein, ich bin zu Hause. Und wie oft bist du mit Sally unterwegs? von Montag bis Freitag, aber ich darf ihn auch, ich darf sie auch besuchen am Wochenende. Aber dein Chef weiß davon ja nichts. Nein, der weiß davon nichts. Er denkt nur, dass ich guck, ob er auch heil ist und alles. Ja, also der denkt, dass du ein engagierter LKW-Fahrer bist und sich sehr um das Auto kümmerst. Ja, ich bin momentan darauf, ich spare auf den LKW, damit ich mir den kaufen kann. Ach so, du willst den privat besitzen, genau diesen? Ja, genau diesen. Warum genau? Warum bist du gerade in diesen verliebt und warum könnte es nicht ein anderer LKW sein? Ich kann das nicht sagen, es ist die Farbe, die Form, es ist ja so unglaublich, wenn ich an ihn denke. Wenn du in ihm drin sitzt? Ja. Ist das auch irgendein sexuelles Gefühl, dass du eben in dem Laster drin sitzt? Ja. Ja? Ich fühle mich einfach gut, als wenn mich nichts berühren könnte, außer mein Laster. Sprichst du mit Sally? Ich spreche gelegentlich mit ihr, aber das eigentlich nicht so oft, weil ich weiß, dass das krank ist. Mhm. Du kriegst ja von es ist ja ein letztendlich toter Gegenstand. Das ist ja Stahl. Ja, vielleicht. Du kriegst ja nichts zurück von Sally. Ich manchmal, also nicht Nachfahrten, sondern Vorfahrten, streiche ich den Motor und rieche an den Fingern und so. Ja, klar. Das, aber das ist das, was ich zurückbekomme, diesen Geruch. Mhm. Diese sexuelle Aktion mit dem Auspuffrohr, die ist natürlich schon sehr abgefahren. Mit was kleidest du dieses Auspuffrohr aus, damit das funktioniert? Das ist ein kaputtgeschnittenes Handtuch. Ein kaputtgeschnittenes Handtuch. Ja, das nass gemacht wurde mit warmem Wasser. Ich überlege mir gerade, wie groß ist denn so ein Auspuffrohr von einem LKW? So groß größer als ein Bierglas, ne? Vom Durchschnitt. Ungefähr, ja. Ja, mehr, ne? Ja. Ja. Das, ja. Weißt du, was mich so irritiert, Helmut? Ja. Du erzählst mir das in einer Art und Weise, die sehr traurig, leidend klingt. Die Leute, lass mich eben erklären, die Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, die objektsexuell orientiert sind, die waren quietschfidel und die fanden das wunderbar und ich sollte denen gar nicht kommen mit Psychologe oder so. Die sagten, das wäre ihr Ding. Bei dir klingt es anders. Es ist bei mir anders. Ich weiß, dass es krank ist. Ich weiß, dass es pervers ist und ich will damit aber nicht aufhören. Ich wollte nur drüber reden. Mhm. Das ist für mich wie eine Frau, die ich nicht umarmen kann. Ja. Es gibt übrigens, soweit ich weiß, auch einen Lehrstuhl, einen Professor in Deutschland, einen Psychologieprofessor, der sich genau, oder Psychiatrieprofessor, der sich genau mit diesem Phänomen beschäftigt hat oder beschäftigt. Frage an dich, findest du das so pervers, wie du sagst, oder so unnatürlich, dass du das verändern würdest wollen, oder sagst du, es ist... Nein, ich will es beibehalten, ich will nur wissen, was andere drüber denken. Ich weiß, was meine Mutter drüber denkt. Selbstmord ist für mich auch keine Lösung. Ich will nur anderen Menschen erklären können, was ich fühle, ohne dass sie denken, dass ich verrückt bin oder Psychopath. Als du das zum ersten Mal deiner Mutter oder deinen Eltern, da lebte dein Vater noch, erzählt hast, was war deren erste Reaktion? Haben mich ausgelacht und meinten, das ist ein sehr guter Witz. Ich habe angefangen zu weinen. Wie alt warst du da? War ich 23, das war vor 2 Jahren. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Also Helmut, in der Tat gibt es Foren für Objektsexuelle. Mhm. Da werden wir gleich mal gucken, dass wir dir da mal was an die Hand geben. Ja. Du sagst für dich, dass du, was deine sexuelle Orientierung anbelangt, keinen Psychologen willst. Habe ich das nein, richtig? Will ich nicht. Das willst nein, du nicht. Ich will nur wissen, wie ich mit anderen drüber reden kann, dass sie das verstehen und mich nicht abweisen. Ja, du musst natürlich davon ausgehen, dass die Masse der Menschen extrem irritiert reagiert. Weil das ist ja nun so ungewöhnlich, dass es kaum noch zu steigern ist. Sei froh, dass du in der jetzigen Zeit lebst, wo zumindest eine gewisse gewisse Toleranz und auch eine Information über solche Dingen in der Welt ist. Das wäre vor 20 Jahren oder weiß ich noch länger sicher, da hätte man dich in die Klapse verbannt. Mhm. Heute ist das sicher ein Teil, wenn auch ein äußerst bizarrer Teil menschlicher Sexualität. Ich glaube, man muss es so sagen. Und das muss man halt dann auch so akzeptieren, wie es ist. Ich akzeptiere das so. Also, das ist von mir musst du dich nicht schämen. Ja. Pass mal auf, jetzt werden wir mal im Hintergrund mal ein bisschen gucken, ob wir dir vielleicht einen Kontakt mitteilen können von ähnlich gesinnten Menschen. Das wäre doch was, ne? Bist du. Einfach ein Internetforum oder sowas würde mir reichen. Genau. Ich finde, das sind unseriöse Foren. Ja. Also wir gucken mal hier, ich glaube, wir haben was Seriöses. Das werden wir dir geben und dann wirst du da hoffentlich Kontakte finden. Und denn das Leben ist ja so auch sehr einsam für dich. Nein, ich bin ja immer mit meinem Tag. Ja gut, LKW Sally zusammen. Ist da, das ist schon klar. Ja, das stimmt. Helmut, jetzt werden wir dich gleich nochmal anrufen und gucken mal, ob wir dir helfen können, okay? Vielen Dank, Domian. Dann wünsche ich dir alles Gute. Gute Nacht. Tschüss. Also ihr Lieben, solltet ihr das jetzt so etwas zum ersten Mal gehört haben. So irre sich das auch anhört, es gibt so etwas. Es gibt definitiv sowas und es ist sogar als wissenschaftliches Phänomen, wie ich es gerade schon sagte, behandelt und auch anerkannt. Es klingt total irre, aber es gibt so etwas. Es gibt, ich weiß nicht, vielleicht, ich kann mich auf keine Zahl festlegen, aber extrem wenige Menschen auf der Welt, die so gestrickt sind. Aber da sieht man mal, wie Sexualität sich ausformen kann und welche doch auch exotischen Wege die Sexualität gehen kann. Objektsexualität. So, jetzt geht's weiter mit Cornelia, die ist 43. Guten Morgen. Hallo Domian. Cornelia, sprechen wir über ein ernstes Thema? Ja. Um was geht's denn? Über ein sehr ernstes Thema, würde ich sagen. Ja. Ich meine, es war ja jetzt in den Medien mit diesem Burnout-Syndrom. Ja. Und mein Mann ist jetzt in der Psychiatrie wegen eben diesem. Wie alt ist denn dein Mann? Der ist 42. Ja. Also können wir ein bisschen erklären. Burnout-Syndrom nennt man, wenn Menschen meistens so in der Mitte des Lebens, aber es haben manchmal auch schon jüngere Leute, die extrem viel gemacht haben, geleistet haben. Mhm. Oder familiär sehr eingespannt waren, einfach nicht mehr können. Ja. Wo die Batterien leer sind, die zusammenbrechen und nicht mehr Herr ihrer selbst sind letztendlich. Ja, bloß wir haben da nicht drauf geachtet, dass die Batterien leer sind. Und er ist vor 2 Wochen morgens aufgestanden und hat gesagt, er hat geträumt, dass alles brennt und er geht jetzt in die Firma und zündet alles an. Ach du großer Gott. Er hat geträumt, dass alles brennt und weil er das geträumt hat, geht er in die Firma und zündet alles an. Ja, hat sich schon einen Abend vorher abgezeichnet. Er hat sich mit seinem Chef gestritten und er war sehr aufgebracht, als er nach Hause kam. Und ich habe ihn wieder ein bisschen runtergebracht, aber dem war wahrscheinlich nicht so. Mhm. Und was ist dann passiert? Also er wollte in die Firma gehen und sie anstecken. Was hast du gemacht? Ich habe die Haustür abgeschlossen und habe einen Schlüssel eingesteckt und habe gedacht, jetzt musst du erst mal nachdenken. Das ist wirklich todernst. Also, das ist ja wahrscheinlich sogar noch eine Steigerung. Der war nicht nur körperlich und seelisch total erschöpft, sondern er war auch verwirrt. Ja, total verwirrt. Und nach einer Weile ist er ins Bad gegangen und hat sich die Haare gewaschen, hat sich rasiert. Und da bin ich rein und da sage ich, was hast du denn vor? Und da sagt er, ich werf mich jetzt vom Zug. Mhm. Und ich war erstmal wie vom Kopf geschlagen und habe dann meine Schwägerin angerufen, die ist Krankenschwester, und habe gefragt, was ich machen soll. Ich war total überfordert mit der Situation. Und da sagt sie, ruf mal in der Psychiatrie an und frag, was die dir raten. Mhm. Und die haben eben dann gleich gesagt, ich soll ihn vorbeibringen und er wird stationär aufgenommen. Ja. Hat er das mit sich machen lassen? Ich habe mit ihm drüber gesprochen. Sie hat mit ihm drüber gesprochen und er war einverstanden. Er hat gesagt, ich bin eine Bombe, die gleich platzt. Ah ja. Also so viel Bewusstsein über sich selbst hatte er schon da noch. Mhm. Ja, er hat sogar zwischendurch mal gesagt, ich soll die Polizei anrufen, die sollen ihn in Gewahrsam machen, nehmen, weil er weiß nicht, was er noch macht. Er ist dann in die Psychiatrie gekommen. Ja. Wann war das? Das war vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Und da ist er jetzt noch? Da ist er jetzt noch. Wie geht's ihm im Moment? Heute? Heute ging's ihm nicht so gut. Ja. Was machen die dann mit ihm? Ja, er kriegt halt Antidepressiva. Mhm. Zuerst mal wurde er ganz ruhig gestellt. Ja. Mit Tavor, das ist ja wohl ein ganz bekanntes Medikament. Tavor ist ein Hammermittel. Ja. Mhm. Er hat gesagt, ich fühle mich wie in Watte gepackt und ich kann gar nicht denken. Mhm. Ja. Mehr machen die nicht im Moment. Nee, sie probieren jetzt alles Mögliche aus. Sprechen die denn auch von einem Burnout-Syndrom? Ja, ja. Weil so dramatisch habe ich das noch nie gehört. Ich habe es nur immer gehört in dem Sinne, dass man komplett erschöpft ist und irgendwie nicht mehr kann. Mhm. Aber eigentlich im Kopf noch ganz klar ist. Mhm. Aber die sprechen davon. Ja. Mhm. Mhm. Was hat denn dein Mann vorher gemacht, dass er so belastet war? Also er war mal selbstständig. Mhm. Als was? Als Tischler. Ja. Gut, und das ist in heutigen Zeiten eine stressige Sache, glaube ich. Ja. Im Handwerk selbstständig zu sein. Ja. Ja. Wie viele Jahre war er das? 9 Jahre. Ja. Und wie das in diesen Zeiten so ist, irgendwann blieben die Aufträge aus, mhm. beziehungsweise die Zahlungen der Kunden. Mhm. Wir konnten die Krankenkasse nicht mehr bezahlen. Ja. Sind da rausgeflogen. Ja. Und dann ist er bei jemandem Befreundeten angestellt worden. Und da ist dieser Stress genauso weitergegangen. Mhm. Ja, also wenn viel Arbeit da war, am besten rund um die Uhr. Ja. Und wenn keine Arbeit da war, ja, dann musste halt mal Urlaub machen. Ja. Mhm. Habt ihr Kinder? Wir haben einen erwachsenen Sohn, ja. Ja. Also sind so die letzten, kann man sagen, so die letzten 10 Jahre so das Belastendste gewesen für ihn? Ja. Ja. Ja. Mhm. Gab es denn, wenn er ist ja dann quasi von heute auf morgen, ist er ja umgekippt innerlich, ne, kann man ja sagen. Ja. Die Tage so davor, die Wochen davor, nichts Besonderes so gemerkt an ihm? Nee, im Gegenteil, es war eigentlich so richtig harmonisch. Mhm. Also ich bin aus allen Wolken gefallen. Ja. Wenn du sagst, heute geht es ihm nicht so gut, es geht ihm schlecht, wie macht sich das bemerkbar? Er ist richtig, richtig psychisch am Ende. Mhm. Also er weint und er hat Panikattacken. Also kannst du mit ihm so über dieses Phänomen des Ausgebranntseins, über dieses Syndrom, kannst du mit ihm darüber sprechen? Ja, wir sprechen ganz viel miteinander und er sagt, das ist ihm auch sehr viel wert. Mhm. Also sieht er das eines, dass so die Ursache ist, diese extreme Belastung der letzten 10 Jahre? Ja, und er ist auch, im Nachhinein sagt er, warum sind wir da nicht schon viel früher drauf gekommen und haben uns Hilfe gesucht? Mhm. Ja, das ist ja immer das Schlimme bei uns Menschen. Es muss immer erst knüppeldick kommen, bevor wir es kapieren. Mhm. Entweder ja. wird man körperlich krank, was auch viele Menschen, das, was bei vielen Menschen der Fall ist, oder sie werden seelisch krank durch extreme Belastung, wo auch immer. Ja. Wie gesagt, das kann beruflich sein, das kann ja aber auch familiär sein, dass man irgendwann irgendwie nicht mehr kann und erschöpft ist. Was ich halt bemängel, sag ich mal, ist, dass man als Angehöriger da ziemlich allein gelassen wird, ne? Mhm. Man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll. Mhm. Gab es da noch kein so näheres Gespräch zwischen einem behandelnden Arzt in der Psychiatrie und dir? Nur bei der Einweisung. Jetzt danach noch nicht? Nee. Finde ich auch nicht in Ordnung. Der Mann ist immerhin 2 Wochen schon da. Ja. Da müsste man mit dir mal ein klares Wort auch reden. Hast du es denn versucht, mal Kontakt zu einem Arzt aufzunehmen? Also jetzt direkt eigentlich nicht, aber ich bin jeden Tag da. Ja, aber du müsstest du schon auch von dir da mal initiativ werden. Mhm. Die haben ja auch so viel zu tun. Und dann bitte doch einfach mal den Stationsarzt, Oberarzt oder wer dafür zuständig ist, dass du mit dem mal ein Wort redest. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie man das in der Psychiatrie behandelt. Vielleicht ist das sogar ganz gut, dass er eine Weile erstmal ruhig gestellt wird mit diesen harten Medikamenten. Ich weiß es aber nicht. Hast du denn das Gefühl, dass er da gut aufgehoben ist? Ja, das habe ich schon. Das hast du schon? Ja, mhm. Für mich ist das eine Beruhigung, dass da Leute sind, die sich damit auskennen und dass er unter Beobachtung ist. Ist das eine Psychiatrie eines Uniklinikums? Nee. Eine kleinere Psychiatrie? Ja. Ja. In einer kleineren Stadt auch? Ja. Ja. Mhm. Würde ich hier gleich gerne auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die auch im Klinikbereich arbeitet. Die kann dir sicher da einfach noch mal ein paar Tipps geben, wie du dich auch da in dem Krankenhaus verhältst und ob er da richtig behandelt wird und so weiter. Mhm. Das kann nicht schaden. Ja. Das heißt, es gibt auch noch gar keine Prognose, wie lange er jetzt in der Klinik bleiben muss. Also Sie hatten gleich am Anfang gesagt 6 Wochen. 6 Wochen? Mhm. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Ja. Habt ihr schon Pläne gemacht, wie es dann danach weitergehen soll? Nee, man hat ihm nur gesagt, dass diese Gesprächstherapien und diese Behandlungen dann weitergehen sollen und auch die Medikamenteneinnahme. Mhm. Mhm. Ja, das hat sicher auch Sinn, dass er Gesprächstherapien in Gruppen oder mit Einzeltherapeuten danach ambulant dann weitermacht, mhm, und vielleicht auch so allmählich dann mit den Medikamenten noch weiter behandelt wird und dass das runtergefahren wird, das kann schon sein, dass das alles in Ordnung ist, ja. Mhm. Aber du fühlst dich da ziemlich alleine gelassen. Ja. Mhm. Ja, da würde ich dir wirklich dringend empfehlen, Cornelia, da mal so schnell wie möglich ein Arztgespräch zu forcieren. Mhm. Die sollen dir mal alles erklären, was das ist, wie es weitergeht, wie du ihn behandeln sollst und wie die Prognosen sind, was man also für Fragen hat. Ja. Wenn du, es ist ja oft so, wenn man in ein Arztgespräch geht, dann hat man innerlich 1000 Fragen und dann sitzt man da und dann fallen einem viele Sachen nicht ein und man geht raus und denkt, Mensch, jetzt habe ich das wieder vergessen zu fragen. Mhm. Schreib's dir vorher auf. Das finde ich völlig legitim. Hab ich auch schon gemacht. Schreib dir die Fragen auf und wenn du da sitzt, dann guck auf deinen Zettel und frag die Fragen. Mhm, ja. Mhm. So, jetzt hoffe ich, dass dein Mann wieder richtig stabil wird und dass alles bergauf geht, dass er da gut behandelt wird. Das wünsche ich dir und euch wirklich von ganzem Herzen. Ich hoffe, danke. Cornelia, und jetzt legst du bitte auf und wirst in den nächsten Minuten von Magdalena angerufen. Das ist meine Psychologin und die kann dir, glaube ich, da einfach nur noch ein paar Infos mal geben zu der Erkrankung und zu der Erkrankung. Okay, ja? Danke. Alles Gute wünsche ich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo Jens, 33. Ja, hallo Domian. Hallo Jens, um was geht's? Ja, und zwar hattest du mal ein Thema, da ging es um Behinderte und Sex. Und da hatte meine Mutter angerufen, die war 67, die hieß Ingrid. Und hat auch einen künstlichen Darmausgang gehabt und hat auch erzählt, wie sie damit zurechtkommt. Und du hattest sie auch bewundert dafür. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das müsste letztes Jahr gewesen sein. Ich glaube ja. Ja, und meine Mutter ist jetzt leider gestorben. Mhm. Ja, das war dann so, dann letztes Jahr im Mai hatten sie bei ihr ein Bronchialkarzinom festgestellt. Ja. Ja, und dann hat sie die Lunge bestrahlt bekommen und so weiter. Und das hatte natürlich dann auch viele Nebenwirkungen, wie zum Beispiel dann, dass der Hals verätzt war. Und das hatte aber so schnell gestrahlt, dass dann der ganze Körper verseucht war. Mhm. Ja, und am Ende war das dann so, dass auch Metastasen im Kopf waren. Dann ging das ganz, ganz schnell. Wann ist deine Mutter verstorben? Die ist am Sonntag gestorben. Am Sonntag erst. Ja. Mhm. Und heute war die Beerdigung. Ah ja. Ja, und sie hatte immer sehr gerne deine Sendung geguckt und du hattest auch das Gefühl, dass sie richtig Lebensmut hat und da hast du auch noch so gesagt, so Mensch, Leute, nehmt euch doch mal ein Beispiel daran und so eine Frau, das bewunderst du, dass sie noch so tapfer mit der Krankheit umgeht und aber es ging einfach nicht mehr und ja, es ist einfach sehr schwierig jetzt für mich, weil ich auch sehr an meiner Mutter gehangen habe und ich jetzt auch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ja. Lebt dein Vater noch? Ja, mein Vater lebt noch. Und die beiden Eltern waren auch zusammen? Ja. Die haben nicht getrennt gelebt? Mhm. Nein. Mhm. Die Mutter am Sonntag gestorben, heute Beerdigung. Das ist natürlich eine grauenhafte Woche, liegt hinter dir. Ja. Warst du dabei, als sie gestorben ist? Nein. Also es kam Samstag ein Anruf aus dem Krankenhaus in Leverkusen, wenn man sie noch lebend sehen will, ja, soll man vorbeikommen, aber als es meiner Mutter noch so einigermaßen ging, hat sie mir auch gesagt, sie möchte das nicht, dass sie mich leiden sieht, weil sie auch weiß, dass ich sehr sensibel bin und ich soll sie dann so Erinnerungen behalten, wie ich sie gekannt habe. Und ich konnte das einfach auch nicht, weil, ja, ich hätte das nicht verkraftet, sie dann noch so zu sehen, weil sie war auch schon nicht mehr ansprechbar und ja, wie meine Schwester mir erzählt hat, die war ja dann auch den ganzen Tag noch da, sie hat gar nicht reagiert. Und ja, das war einfach dann... War die Schwester dabei, als sie gestorben ist? Also dabei war sie nicht, aber sie war den ganzen Samstag da und Sonntagmorgen kam dann der Anruf. Ja. Aber ich konnte das einfach nicht und ich mache mir schon irgendwie Vorwürfe, aber ich habe auch im Sinne meiner Mutter gehandelt, weil sie weiß genau, oder sie wusste genau, wenn ich jetzt da hingehe und das mir anschaue, dass mir dieses Bild dann irgendwie nachläuft. Und quasi dann so sterben zu sehen und ich kann dann nichts tun. Das ist einfach ganz grausam. Wie lange lag sie denn im Krankenhaus? Ja, also jetzt am Ende waren es doch viele Wochen. Ich glaube seit Februar dann konstant, weil sie hatte dann ganz viele Bestrahlungen bekommen in der Lunge. Und ja, das waren natürlich auch viele Nebenwirkungen, weil dann war auch die Speiseröhre verätzt und dann konnte sie nichts mehr essen und nichts trinken. Hast du sie denn im Krankenhaus besucht? Ja, einmal dann noch, ja. Einmal nur? Ja, also am Ende noch einmal vorher auch, aber das Problem war ganz einfach, sie war dann immer nur ganz kurz im Krankenhaus und kam dann wieder nach Hause und dann war das immer so hin und her und ich habe sie auch zu Hause besucht und das letzte Mal dann auf meinem Geburtstag am 13. April. Und dann konnte man auch irgendwie schon merken, dass... Also das letzte Mal gesehen am 13. April? Ja, genau. Und da ging es ihr auch noch so einigermaßen gut. Da war sie gerade noch so in diesen Bestrahlungen, hatte auch Schmerzen, aber es war noch nicht abzusehen, dass... Aber du wusstest darum, dass sie unheilbar jetzt an Krebs erkrankt war. Das, ja, wusstest du? Das wusste ich, ja. Und ja, ich war vorher auch jede Woche bei ihr und wie gesagt auf meinem Geburtstag. Und dann hat sie direkt zu mir gemeint, so, jetzt braucht sie erstmal Pause und sie muss sich von allem erholen und... Man muss sich das so vorstellen, die Bestrahlung der Lunge, die waren sehr, ja, die waren sehr anstrengend und vor allen Dingen für sie auch kräftezehrend. Sie kam dann immer, sie konnte noch laufend dann dahin zu der Bestrahlung und musste dann quasi im Rollstuhl dann zurücktransportiert werden. Und ich muss dir ehrlich sagen, Jens, dass ich das nicht verstehe. Was verstehst du? Wenn deine Mutter so schwer krank war, wir haben heute den 17. April, Mai, und du hast sie das letzte Mal am 13. April gesehen? Ja, habe ich am 13. April gesehen, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, ich kann ja auch nicht genau sagen, warum. Einfach, ja, ich kann es dir einfach nicht sagen, weil ich einfach nicht irgendwie in der Lage war. Weil, du musst dir mal eins überlegen, das Problem bei mir ist einfach, dass ich psychisch sehr stark angeschlagen bin. Ich habe sehr viel erlebt die letzten Monate. Ich bin überfallen worden auf offener Straße, kam zu Gerichtsverhandlungen, ich bin auch selber psychisch krank geworden. Und ich habe jeden Tag angerufen, aber meine Mutter wollte das einfach nicht. Sie wollte einfach nicht mich leiden sehen. Und ich habe heute einen Abschiedsbrief von ihr bekommen, da steht das auch nochmal extra drin, dass sie das nicht mir antun will, dass ich leiden muss. Und ich weiß auch nicht, ob es richtig war oder falsch, das ist das Problem einfach, ne? Aber ich habe wirklich jeden Tag angerufen, zweimal und... Weißt du, in so einem Fall finde ich, dass nicht dein Leiden im Vordergrund steht, sondern das Leiden der Mutter. Ja. Und dann hat man seine eigenen Sensibilität, hat man einfach zurückzustecken. Ja, das... Da muss man dann durch. Das ist halt nicht schön, aber da muss man dann durch. Ja, das stimmt schon. Hast du deine Mutter nochmal gesehen, nachdem sie verstorben ist? Ja, also im Sarg habe ich sie halt gesehen, ne? Das meinte ich, ja. Ja. Mhm. Also hast du dann da nochmal Abschied nehmen können? Ja, und die Beerdigung heute war auch sehr, ja, da waren auch sehr, sehr viele Leute. Also sie hatte auch einen großen Bekanntenkreis, weil sie auch Tennis gespielt hat. Da waren so fast 100 Leute da. Ja, und wurden auch sehr emotionale Lieder gespielt und ja, da kam natürlich alles hoch. Dieser Brief, von dem du gerade gesprochen hast, war der war speziell an dich gerichtet? Ja, der ist speziell an mich gerichtet. Was hat sie denn, hat sie noch Wichtiges für dich so reingeschrieben, was du so mitnehmen kannst in dein Leben? Ja, also sie hat gesagt, dass sie immer bei mir sein wird und sie wird ihre schützende Hand über mich halten und ja, dass sie immer in Gedanken bei mir ist und sie mich sehr liebt und also es waren nur schöne Worte eigentlich drin. Es war kein einziger Vorwurf und nichts und sie hat einfach auch geschrieben, sie hat so starke Schmerzen, sie hält es nicht mehr aus und sie möchte einfach erlöst werden und sie möchte aber auch nicht, dass man sie so sieht. Man soll sie so in Erinnerung halten und das hat sie mir immer wieder gesagt. Sie möchte einfach, dass ich sie so in Erinnerung behalte und deswegen wusste ich jetzt auch nicht, was richtig ist und was falsch. Mhm. Ne? Und deswegen. Also ich glaube, mich an dieses Gespräch zu erinnern mit deiner Mutter, Ingrid, sagst du? Ja, genau. Und mit dem letzten Jahr gewesen sein. Ja, ja. Und ich glaube wirklich, dass das eine sehr taffe Frau war. Ja, sehr. Und ich glaube, dass sie uns alle beeindruckt hat hier. Ja, ja. Ja. Aber weißt du, ich bin mir ganz sicher, dass sie mir keine Vorwürfe macht. Und vor allen Dingen, du, natürlich hast du recht, dass man seine eigenen Sachen dann im Hintergrund stellen soll. Aber mein Problem ist ganz einfach, ich leide halt auch sehr unter Panikattacken. Und ich schaffe das einfach nicht, wenn ich denn dieses Bild dann sehe. Dann läuft mir das jahrelang hinterher. Ich habe das schon mal erlebt. Ist das okay mit deiner Familie? Ist dein Vater da auch damit einverstanden gewesen, dass das jetzt so gelaufen ist? Ja, das war alles okay. Ja, dann ist es doch gut. Ne, vor allen Dingen, das Schlimme ist einfach, ich habe schon mal vor fast 15 Jahren habe ich meine beste Freundin verloren. Die ist auch ums Leben gekommen und das läuft mir halt immer noch nach. Die Beziehung war eng zwischen dir und deiner Mutter? Ja, extrem eng. Es gibt nur eine Schwester, sagst du? Und noch mehr Geschwister? Nein, es gibt nur eine ältere Schwester, die ist 34. Hast du mit der auch ein gutes Verhältnis? Sagen wir mal so mittelmäßig. Also wir verstehen uns, telefonieren nicht täglich, aber es ist jetzt auch kein feindschaftliches Verhältnis oder so. Wie hast du denn dann heute diese, wahrscheinlich, wie du gerade schon angedeutet hast, bewegende Trauerfeier erlebt und verkraftet? Ja, das war sehr schlimm. Also ich hatte erst Angst, auch überhaupt den Weg dahin zu schaffen. Ich habe vorher Beruhigungstabletten genommen, die habe ich auch vom Arzt verschrieben bekommen. Ja, und dann bin ich dann halt zur Trauerfeier und dann wurden drei Lieder gespielt. Und zwar eins, hier war ihr Lieblingslied, das Biskaya von James Lars und von Udo Jürgens hier, immer wieder geht die Sonne auf. Ja, und das war... Ich konnte dann einfach nicht mehr. Ich musste nur heulen. Natürlich, war eine Beerdigung. Ja. Wirklich sehr zu Herzen gehend, wenn man dann solche Lieder hört, ja. Vor allem, man kann sich das nicht beschreiben, was ich für ein Verhältnis zu meiner Mutter hatte. Ich bin mit jedem Problem immer zu ihr gekommen. Und sie hat wirklich auch immer für mich ein offenes Ohr gehabt. Du sagst gerade, dass du psychisch nicht krank bist, aber angeschlagen bist. Angeschlagen, ja. Krank nicht. Ja, also mein Arzt, mein Hausarzt meinte, ich müsste eine psychologische Behandlung, weil... Aber warst du bisher noch nicht? Nein, war ich bisher noch nicht. Was machst denn du so im Leben, vom Beruf? Ja, ich bin Bürokaufmann und arbeite im Moment aber selbstständig von zu Hause, weil ich den Beruf nicht ausüben kann. Aber ich möchte das schon wieder machen, nur ich muss wirklich auch... Du kannst den Beruf nicht ausüben? Nein, weil ich einfach psychisch nicht in der Lage bin, längere Zeit aus dem Haus zu gehen. Ach so. Weil ich dann Angst kriege sofort und Panik und weil ich halt auch sehr mit Panikanfällen und Krämpfen und sowas zu tun habe. Ja gut, das deutet aber nun wirklich hin, auch auf eine seelische Erkrankung. Ja, ja. Wie lange hast du das schon? Das habe ich seitdem, dass der Krankheit von meiner Mutter ist. Seitdem ist das ganz, ganz schlimm und ich... Vorher nicht? Nein, vorher war es... Nein, ja, was... Ein bisschen vielleicht, aber das waren halt andere Gründe, aber ich war immer schon sensibel, aber diese extremen Auswirkungen, die kamen erst seit der Erkrankung von meiner Mutter, ja. Jetzt, meine Sendung geht zu Ende. Ja. Dann wollen wir alle nochmal wirklich an deine Mama denken und es tut mir sehr leid, dass deine Mutter noch so hat leiden müssen. Ja. Weil sich das so optimistisch anhörte voriges Jahr. Als wir gesprochen haben. Das war auch alles, das sah ja auch besser aus und es hat keiner damit gerechnet, dass sie dann wieder ein Bronchialkarzinom bekam, weil sie ist auch immer zu den Untersuchungen gegangen. Das Problem war einfach, man hat nur vergessen, die Lunge zu röntgen und da war der Knackpunkt. Alles andere war immer in Ordnung. Dann wünsche ich dir, dass du jetzt durch die nächste Zeit, die Trauerzeit, dass du es schaffst, da durchzukommen. Das ist natürlich eine ganz schlimme Zeit. Ja. Und wenn dein Arzt das dir auch schon empfohlen hat, würde ich dir das auch dringend raten, dass du dich dann auch mal ärztlich, psychiatrisch behandeln lässt, damit du auch einigermaßen wieder stabil wirst. Ja. Danke. Herzliche Grüße an deine Familie, an deine Schwester, mit der du nicht so guten Kontakt hast, aber an deinen Vater. Ja. Und dir alles Gute, Jens. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ja, tschüss. So, liebe Leute, das war's für diese Woche und für heute von uns in der Technik. Malte Emels und Mandy Pietschmann. Wir sehen und hören uns wieder am Montag. Bis dahin.